Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, den 14. April 1789. Dass ich deinen vorletzten Brief erst heute und zugleich mit deinem letzten beantworte, liegt an dem verzweifelten Aufsatze, den ich noch fertig zu machen hoffte, mit dem aber der Teufel sein Spiel hat. Ich kann nicht dazu kommen. Ich reite alle Tage mit Graf Geßler auf einem von seinen Pferden und finde freilich, dass es mir sehr wohl bekommt. Aber viele meiner besten Stunden gehen dadurch verloren. Dazu kommt manche andere Zerstreuung. In voriger Woche habe ich zum Beispiel einen ganzen Morgen mit einem Briefe an, das rätst du schwerlich, den Buchhändler Schneider in Leipzig zugebracht. Er hat sie in Verdacht mit einem gewissen Kaufmannsdiener, und es sind ekelhafte Szenen zwischen ihr und ihm daraus entstanden, so daß sie von ihm getrennt zu sein wünscht. Am Palmsonntage erscheint sie bei uns unvermutet in Begleitung unserer liebenswürdigen Schwägerin. Nun schreibt der Mann auf die albernste Art an mich und verlangt mich zur Mittelsperson. Ich muß mich hinsetzen und ihm so derb als möglich die Wahrheit sagen. Indessen hat dies gewirkt. Er hat den zärtlichsten Brief an seine Frau und den sanftesten an mich geschrieben und kriecht gewaltig zu Kreuze. Wir denken bald auf den Weinberg zu ziehen. Nach Karlsbad geht's nun wohl nicht, aber vielleicht nach Zerbst über Leipzig, und in diesem Falle mußt du schlechterdings nach Leipzig kommen. Im August oder Julius würde die Reise wohl geschehen. Nun zu deinen Briefen, und zwar ernstlich ad prosaica. Crusius muß sich hübsch aufgeführt haben, weil du bald etwas bezahlen kannst. Es freut mich sehr, daß es dir möglich ist. Auf Bode bin ich mehr neugierig als begierig. Unterhaltend muß er immer sein. Über dich werde ich ihn sehr ausfragen. Das Buch, mehr Noten als Text, habe ich noch nicht gesehen. Deine Erläuterungen über die Künstler waren mir willkommen. Die Stelle, Seite 290, die seine Gier etc. und Seite 292, der Leidenschaften, den Weltenlauf, habe ich so verstanden, wie du sie erklärst, und hielt sie nur nicht für allgemein fasslich genug ausgedrückt. Aber bei der Stelle, Seite 289, das Kind der Schönheit, Wirklichkeit empfangen, Seite 294, das stolze Jovisbild neigen, Seite 293, der Schatten in des Mondes Angesichte, war auch für mich ein Kommentar nötig. Bei der ersten Stelle wird man durch die Worte Wirklichkeit empfangen irre geführt. Ohne diese war mir das Übrige sehr verständlich. Die Anspielung auf die Stellung des olympischen Jupiter ging für mich verloren, weil ich mich dieses Umstandes nicht erinnerte. Die Idee, die darin liegt, scheint mir aber doch mehr Paradoxie als Schönheit zu haben. Der Tempel ist doch des Bildes wegen und nicht das Bild des Tempels wegen da. Und wenn die wirklich schöne Idee der Herablassung durch die gebückte Stellung ausgedrückt werden sollte, so mußte durch den Raum über dem Haupte schlechterdings angedeutet werden, daß diese Stellung nicht notwendig, sondern freiwillig war. Überhaupt muß ich dir gestehen, daß ich dergleichen Zierate in deinen Arbeiten nicht gern sehe. Du hast einen Hang, deine Produkte durch Schmuck im Einzelnen zu überladen. Manche schöne Idee geht dadurch verloren, daß man sie bloß im Vorübergehen mitnehmen soll, da sie doch die ganze Aufmerksamkeit erfordert. Dies scheint mir auch bei dem Gleichnisse vom Monde der Fall zu sein. Ideen dieser Art können, deucht mich, nicht die gehörige Wirkung hervorbringen, wenn sie nicht in einem besonderen Kunstwerke als ein einzelnes Ganze in das vorteilhafteste Licht gestellt sind. Interessiert man sich wirklich für die Hauptidee deines Gedichts, so kann man unmöglich auf alle diese einzelnen Züge so viel Aufmerksamkeit heften, als erfordert wird, um sie ganz zu verstehen. Es ist schade um die Kunst, mit der die Gegenstände in einem dunklen Hintergrunde ausgeführt sind, wenn der Blick des Betrachters auf die Hauptfigur notwendig gefesselt wird. Freilich begreife ich wohl, dass Reichtum sehr leicht in Üppigkeit ausartet, aber in der Vermeidung dieses Fehlers besteht auch, deucht mich, eins der wichtigsten Erfordernisse der Klassizität, jener höheren nämlich, die nicht in der Befriedigung einer pedantischen und konventionellen Kritik, sondern in der größtmöglichen Wirkung der vorhandenen Talente des Künstlers besteht. Das höchste Ziel ist noch nicht erreicht, solange man den Künstler nicht über dem Kunstwerke vergisst und mehr mit dem ganzen Umfange seiner Ideen überhaupt als mit einer einzelnen dargestellten Idee beschäftigt wird. Doch ich behalte mir vor, dir noch ausführlicher über das ganze Gedicht zu schreiben. Der Stoff wächst mir unter den Händen. Über die seltsame Kritik, die ein sein wollender Kenner, den du nicht nennst, über deine Künstler gemacht hat, würde ich mich zu anderer Zeit geärgert haben, aber Urteile dieser Art kommen so oft vor, dass man sich endlich gewöhnt, darüber zu lächeln. Mich wundert, dass dein Kunstrichter in der ersten Zeile bei den Worten mit deinem Palmenzweige keine Zote gefunden hat. Wenn indessen der Unterschied zwischen Seele und Körper nicht nach seinem Geschmacke ist, so begreife ich wohl, dass ihm bei dem Worte Mensch eine nächtliche Bekanntschaft einfallen konnte. K.